Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 88 und eine ganze Menge Themen. Einige davon können wir schnell abarbeiten, aber dennoch ein Thema, wo ich auch gefragt habe, ob euch das interessiert, habe ich drin, und zwar das Kaufen im Market. Später haben wir noch was vom Markus wieder. Da schon mal vielen Dank. Ja, ihr werdet es hören, sehr schön. Und auch jede Menge News. Aber jetzt zuerst mal zu dem Thema Kaufen im Market. Für die, die es noch nicht ganz so wissen, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann, das ist, heißt jetzt Play Store, aber um im Play Store was kaufen zu können, früher Android Market, braucht ihr eine Kreditkarte. Es geht leider nicht anders. Es sind zwar einige. Ich würde das mal einordnen als Versuche, momentan im Laufen mit verschiedenen Anbietern oder mit einem Anbieter. Soweit ich weiß, ist das Vodafone, und zwar nur, wenn man von Vodafone direkt das Handy hat, also nicht über einen Service Provider wie zum Beispiel Mobilcom, Debitel. Dann kann man über die Telefonrechnung bezahlen. Also wenn man dann Apps kauft, geht es über die Telefonrechnung. Das, muss ich sagen, ist natürlich das Einfachste und es wäre das Beste. Es sollte bei jedem Netzbetreiber funktionieren. Sind wir weit davon entfernt. Also ich habe zwar auch einen Vodafone-Anschluss, aber wie gesagt über einen Provider, und da kann ich auch nicht im Market kaufen weiter. Und das bedeutet, man hat nur eine Möglichkeit, nämlich Kreditkarte über Google Checkout. Jetzt ist das Google Checkout erstmal nichts Schlechtes. Das ist ziemlich gut sogar, sowohl für Verkäufer als auch Käufer, ist wesentlich, sag ich mal, durchsichtiger als PayPal. PayPal ist natürlich weit verbreitet. Von daher haben einige Leute schon einen PayPal-Account, können aber eben nichts mit anfangen im Android-Market, und das wird sich im Play Store auch nicht ändern. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, Google hat sich ja mit PayPal so ein bisschen gekappelt, ja, und es sieht wohl so aus, als ob er die Hölle zufrieren würde, als dass PayPal im Play Store zur Verfügung stehen würde. Also, das wird wohl auf absehbare Zeit nicht passieren. An wem es liegt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht, weil ich finde PayPal ehrlich gesagt auch nicht so toll. Google Checkout ist, wie gesagt, kein Problem. Geht alles wunderbar schnell. Man hat es ist in dieses Google Wallet integriert. Man hat da eine schöne Übersicht, und alles ist ziemlich durchschaubar für den Kunden. Das Ganze hat eben das Problem, dass Google Checkout nur mit einer Kreditkarte funktioniert. So Unternehmen wie Google, die eben mal aus den USA kommen, für die ist es natürlich vollkommen selbstverständlich, dass jeder, selbst nicht Volljährige, eine Kreditkarte zur Verfügung hat. Das ist bei uns überhaupt nicht so. Uns wollen viele Leute keine Kreditkarte, haben keine, sehen keine Notwendigkeit oder irgendwas. Also es gibt jede Menge Gründe, warum eben Leute bei uns keine Kreditkarte haben oder haben möchten. Genau, das müssen wir nämlich auch sehen. Es gibt auch welche, die können keine Kreditkarte sich besorgen, obwohl sie gerne eine hätte. Falsch, das geht doch. Und zwar, Kreditkarten gibt es für alles. Schon seit geraumer Zeit gibt es sogenannte Prepaid-Kreditkarten. Und die funktionieren ganz normal wie so eine Handy-Prepaid-Karte. Das heißt, man hat einen bestimmten Betrag da drauf, auf dieser Karte. Den kann man benutzen, und wenn der weg ist, dann muss man erst wieder neu aufladen, bevor man wieder was mit kaufen kann. Das hat natürlich ein paar Vorteile. Einmal hat man selbst eine perfekte Kontrolle über die Kosten. Im Falle eines Verlustes oder Diebstahl kann maximal der Betrag wegkommen, der aufgeladen ist auf dieser Karte. Und der riesengroße Vorteil ist natürlich, jeder kann so eine Kreditkarte bekommen, unabhängig von der Bonität. Ja, und ihr werdet nicht glauben, wie viele Leute, die genug Geld haben, Probleme haben, mit der Bonität für eine Kreditkarte zu bekommen. Ja. Und ja, da ist dann eben die Chance über diese Prepaid-Kreditkarten. Früher war das relativ umständlich. Oder was heißt früher? Es gibt heute immer noch diese Anbieter. LBB beispielsweise ist so ein Anbieter, das ist die Landesbank Berlin. Also schon was Hochoffizielles. Ja. Die haben die LBB Visa Card Prepaid im Programm. Die kann man tatsächlich überall benutzen, also überall, wo man ganz normal bezahlen kann, ohne Unterschrift, ja, sondern mit PIN. Ja. Also diese gibt es aber, glaube ich, gar nicht mehr. Diese Geräte, wo man die Kreditkarte reinlegt, dann Beleg drauf und drüber ratscht, so, das gibt es kaum noch. Aber wenn es mal ein Geschäft geben sollte, das das noch hat, das geht nicht mehr dann mit diesen Systemen, sondern hier ist keine erhöhte Nummer mehr drauf, sondern nur noch ein Magnetstreifen bzw. die Nummer zum Eintippen, damit man eben auch im Internet damit zugange sein kann. Also diese Karten sind verfügbar, 39 Euro Jahresgebühr kostet diese LBB Visa Card Prepaid und da muss man mal gucken, da gibt es als Angebote, das ist zum Beispiel erstmal das erste Jahr kostenlos, ja. Jeder kann diese Karte bekommen, der das 12. Lebensjahr vollendet hat. Also 12 Jahre alt muss man sein. Demnach können das auch für Schüler, Studenten, Auszubildende eingesetzt werden. Und die PIN kriegt man auch dazu für Bargeldabhebung am Automat. Also wenn da Geld drauf überwiesen ist, ist nicht da jetzt drauf, sag ich mal, verloren für nur für Online-Geschäft oder so, sondern man kann das auch wieder an einem Geldautomat abholen, wenn man das dann möchte. Ja, ist auch im Ausland sogar einsetzbar, man glaubt es kaum. Also man hat jede Menge Vorteile durch diese Prepaid-Kreditkarte. Landesbank Berlin, wie gesagt, 39 Euro im Jahr ist ganz schön happig, dafür hat man eben die vollen Leistungen zur Verfügung. Dann gibt es noch einen relativ neuen Anbieter. Also ich habe da jetzt vor kurzem noch gar nichts darüber gewusst. Die nennt sich My Wirecard. Ja. Und da gibt es einmal zur Auswahl eine Mastercard und eine Visa-Card. Ich glaube, im Google Market funktioniert beides. Ich empfehle euch allerdings eine Visa-Card, weil die mehr Akzeptanz hat. Vor allem, wenn ihr diese dann auch nutzen wollt für zum Beispiel in ausländischen Webshops für den Import und so weiter zu bezahlen. Auch da braucht man ja eine Kreditkarte. Auch das könnt ihr dann tun mit der Kreditkarte. Aber da wird halt öfters Visa akzeptiert und nicht so häufig Mastercard. Ja, genau. Also diese Karte, ich versuche jetzt hier gerade mal auch ein paar Infos zu bekommen, weil ich leider nicht sehe, was diese Karte kostet. Ich glaube 9,90 € habe ich mal gelesen. 9,90 € kostet, ja, 9,95 €, genau, da steht's. Kartenpreis, ja. Und es fällt nach einer Verwaltung von Restguthaben nach Ablauf der ersten 12 Monate an, das sind 50 Cent. Also das muss man sich klar sein darüber, ist allerdings sehr, sehr überschaubar. Das Guthaben bleibt auf jeden Fall erhalten. Es gibt kein Verfallsdatum oder ähnliches. Ja, man kann dieses eben dann benutzen für das Internet. Die Gebührenübersicht könnt ihr sehen. Wie gesagt, die Landesbank Berlin hat zwar 39,90 €, das sind aber auch vieles mit im Preis pauschal mit abgegolten. Hier zum Beispiel gibt es per Wiederaufladung kostet es 1 €. Das ist bei der Landesbank Berlin Kreditkarte nicht der Fall. Ich empfehle euch dann natürlich auf jeden Fall ganz genau nachzugucken und für euch das auszurechnen, was für euch die günstigere Kreditkarte ist. Bei dem MyWirecard hat es den Vorteil, dass man auch an Tankstellen hier bar aufladen kann. Zum Beispiel 25 Euro, 50 Euro, 100, 150 Euro. Also direkt an der Tankstelle. Natürlich nur bei Tankstellen, die da mitmachen. Ist ja selbstredend. Das hat natürlich einen Vorteil, dass man eben da kein Transfer machen muss von einem Bankkonto zu der Kreditkarte. Ja, sondern kann das auch vollkommen ohne Bankkonto quasi nutzen. Ja. Ansonsten Sicherheit, klar, ist alles wie bei der bei den Visa-Karten üblich. Ja. Ist nämlich eine vollwertige, normale Visa-Karte. Ja. Nennt sich hier MyWirecard To Go Visa. Komplizierter geht dann aber auch nicht. Ja. Auch die Karten, auch diese MyWire-Karten gibt es an den teilnehmenden Tankstellen beispielsweise zu kaufen. Einfach so. Und das ist halt ein Riesenvorteil. Das heißt, man geht dorthin in ein Geschäft, Tankstelle, kauft sich jetzt die Grundkreditkarte und kann die dann auch wieder aufladen. Und also ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz einfache Methode. Weiterhin ganz, ganz neu gesehen, erst vor ein paar Tagen, Juna-Card. Ich meine schon allein der Name, ja, würde hier Pluspunkte bringen. Aber es ist eine Mastercard, ja, also wie gesagt, beim Google Shop absolut kein Problem, beim Play Store, die akzeptieren Mastercard. Und ja, da kann man eben auch diese Juna-Karten nehmen. Die Jahresgebühr für die Juna-Karte beträgt 24,50. Laufzeit ist bei diesen Karten, bei dieser Juna-Karte 2 Jahre. Eine Erstaufladung ist gratis. Es gibt auch sogenannte Cash-Tickets. Ja, auch die kann man sich an Tankstellen, an Teilnehmenden kaufen, wobei da die MyWire-Card etwas die Nase vorn hat. Sehr schön ist, man kann die Juna-Card auch per SMS aufladen und auch mit einer PaySafe-Card. Und die gibt es jetzt wirklich sehr, sehr häufig. Auch in verschiedenen Elektronikmärkten gibt es diese PaySafe-Card. Und dann kauft man sich diese und kann dann eben damit die Kreditkarte aufladen. Selbstverständlich auch mit Online-Banking wieder. Auch hier ist die Bezahlung im In- und Ausland möglich und auch im Internet ist das machbar. Genau. Bargeldabhebung geht auch. Es gibt übrigens auch, und das dürfte vielleicht für die meisten, die jetzt rein nur an dem Play Store interessiert sind, es gibt auch eine Juna Online. Ja, und dieses Juna Online, das ist gratis, ja. Ebenfalls 2 Jahre Laufzeit. Servicegebühr ist 2 Euro im Monat, was das halt was auch nicht. Also, naja, Jahresgebühr gratis sind da 2 Euro im Monat. Brrr, naja, egal, okay, also auf jeden Fall auch hier ist dieses Aufladen, wie eben gesagt, möglich. Bezahlung im In- und Ausland ist nicht möglich, aber im Internet. Also per Internet kann man bezahlen und das ist sozusagen, sagen wir mal, eine Kreditkarte nur fürs Internet. Ja. Und wer da, also jetzt nur wegen dem Google Play Store da was haben möchte, kann sogar das nehmen. Ganz einfach geht es, man kann sich online anmelden. Ja, man braucht dazu ein Mobiltelefon. Ha, gut, dass wir das haben. Und ein Lichtbildausweis. Ja, weil das ist ja noch was Hochoffizielles. Also da geht es natürlich immer bei den Anträgen richtig rund. Das ist eine offizielle Bankgeschichte, auch wenn es eine Prepaid-Sache ist. Und da ja, ist es eben mal mit Bürokratie verbunden. Das, denke ich, waren schon mal die wichtigsten Informationen. Ich habe selbst Erfahrungen mit einer LBB-Prepaid-Kreditkarte mal gemacht. Das lief eigentlich alles wunderbar, ohne Komplikationen. Ich habe immer das aufgeladen über das Bankkonto. Von daher kann ich euch also auf jeden Fall sagen, dass die LBB Kreditkarte wunderbar läuft. Die ist auch längere Zeit gültig, etliche Jahre, bis man wieder eine neue Karte machen muss. Übrigens auch, das möchte ich nicht verschweigen, Amazon bietet auch Kreditkarten und zwar sogar so, wenn man also dort eine Kreditkarte beantragt und hat keine Bonität, so steht es in den Bedingungen drin, dann besteht die Möglichkeit, dass man eine Prepaid-Kreditkarte bekommt, wo man eben auch aufladen muss. Und die ist übrigens auch von der LBB, nur dass die dort viel, viel billiger ist bei Amazon. Also wenn ihr die 39 Euro zumindest mal ein bisschen noch runterfahren wollt, ich glaube, die kosten 19 Euro Jahresgebühr bei Amazon, im ersten Jahr sogar kostenlos, dann könnt ihr das über Amazon machen. Einfach die Amazon-Kreditkarte beantragen. Du könnt ihr natürlich auch im Play Store bei Google einkaufen. Also ihr seht, es gibt jede Menge Möglichkeiten, an so eine Kreditkarte ranzukommen. Jeder kann es, ja. Bisschen Aufwand ist natürlich die Beantragung von dieser Karte, klar, aber ehrlich gesagt, ihr werdet es nicht bereuen. Ihr könnt es dann eben nicht nur bei Google einsetzen, sondern eben auch zum Beispiel für Importe zu kaufen auf ausländischen Webseiten und so weiter und so weiter. Das ist ja da eine Voraussetzung dafür. So, und jetzt gebe ich erstmal ab an den Markus und dann machen wir gleich weiter mit den News. Dann also auch von mir diese Woche wieder herzliche Grüße an alle Hörer des Antcasts und hallo Rio. Ja, ich habe es ja bereits letzte Woche angekündigt, ich war unterwegs auf der ITB, auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Das ist nicht so die klassische Mobilfunkmesse, aber immerhin Vodafone war mit einem eigenen Stand vertreten, hat dort als Aktionsangebot das Samsung Galaxy Tab 10.1N verkauft mit Vertrag für 1 Euro. Außerdem war eine Reisesim vertreten, TravelSim, das ist ein Anbieter, der ja SIM-Karten anbietet auf Prepaid-Basis, mit denen man günstig im Ausland telefonieren kann. Nachteil, man hat dann eine Rufnummer aus Estland mit der Vorwahl 00372. Wer sich noch erinnert, das war vor mehr als 20 Jahren mal die Vorwahl von Ost-Berlin, wenn man sie von Westdeutschland aus angerufen hat. Meiner Ansicht nach, diese Reisesim-Karten waren früher wirklich eine super Geschichte. Ich habe selbst viel, viel Geld dadurch gespart, dass ich solche Karten wie zum Beispiel von SunSim, von United Mobile und ähnlichen Anbietern verwendet habe. Aber ich denke mal, zumindest innerhalb der EU bei den heutigen Roamingpreisen ist das eigentlich durch. Ja, was noch teilweise ein bisschen teuer ist, sind die Datenpreise. Aber auch da ist die EU-Kommission ja dabei, das Ganze zu regulieren, sodass auch dort in absehbarer Zeit vielleicht schon diesen Sommer mit günstigeren Tarifen zu rechnen ist. Also trotzdem, die Jungs waren vor Ort, die TravelSim, wie auch im vergangenen Jahr schon. Und auch Blau World war vertreten. Das ist ein Anbieter, mit dem man umgekehrt dann wiederum von Deutschland aus günstig ins Ausland auf Prepaid-Basis telefonieren kann. Tochterunternehmen von Blau. Was mich mobilfunktechnisch auf der ITB wirklich begeistert hat, war die Performance in den Mobilfunknetzen. Also da muss ich sagen, ich hatte alle Netze dabei. Telekom, Vodafone, E-Plus in Form einer Y-Stream oder Telogic, wie es das heißt, SIM-Karte und auch O2. Und während ich auf der Cebit also teilweise enorme Probleme hatte mit der Performance, also gerade was die mobilen Datendienste betrifft, war das auf der ITB auch überhaupt kein Problem. Also ich kenne das auch vom Berliner Messegelände von früher, dass dort ebenfalls selbst E-Mails teilweise stundenlang brauchten, also stundenlang nicht, aber halt doch längere Zeit, bis sie rausgegangen sind. An Surfen war überhaupt nicht zu denken und das ist wirklich dieses Mal bei der ITB super gewesen und zwar egal in welchem Netz. Also da muss ich sagen, da war ich sehr beeindruckt und wenn es immer so laufen würde, dann könnte man wirklich auch mit den Mobilfunknetzen zufrieden sein. Warten wir mal ab, wie es bei den nächsten Messen ist. Damit ist ja jetzt erstmal wieder Schluss. Die nächste spannende Messe ist ja dann wirklich erst wieder die IFA und die findet dieses Jahr ab dem 31. August statt. Schauen wir mal, was dann passieren wird. Tja, ansonsten interessante Sache gibt es ja noch von HTC und von Samsung zu vermelden in dieser Woche und zwar die Ice Cream Sandwich Updates sind im Anrollen. HTC hat also für die 16 Modelle Updates angekündigt. Die ersten Modelle haben ja bereits das Update bekommen oder bekommen es gerade und zwar das Sensation und das Sensation XE. Das Sensation XL soll nachfolgen und auch unser LTE-Smartphone, das Velocity 4G, bekommt zumindest in Australien bereits das Ice Cream Sandwich Update. Damit könnte ich mir vorstellen, dass es dann demnächst auch bei uns losgeht. Weitere Geräte, allerdings teilweise eben welche, die es nur auf dem amerikanischen Markt gibt, Troid Incredible 2, das ist zum Beispiel ein amerikanisches Gerät, dann Amaze 4G, auch ein amerikanisches LTE-Smartphone. Dann natürlich sehr beliebt in Deutschland Desire S und Desire HD, das Evo 3G, das Evo Design 4G, das ist dann wieder ein amerikanisches Gerät, dann die Sensation Modelle, das wissen wir bereits, dann das HTC Radar, das Resound, das Rime, das Thunderbolt und das Vivid. Das sind die Geräte, von denen HTC jetzt offiziell gesagt hat, die bekommen im Laufe der nächsten Wochen und Monate ein Update auf Ice Cream Sandwich. Wie gesagt, das Sensation XL soll bereits in Kürze dran sein. Auch von Samsung gibt es ja positive Neuigkeiten. Hätte man gar nicht mit gerechnet, nachdem es ja ursprünglich hieß, es dauert noch ein bisschen. Aber das Samsung Galaxy S2 bekommt aktuell auch in Deutschland bereits das Update auf Android 4.0. Hat noch nicht jeder bekommen, aber es ist natürlich wie immer, dass die Updates nach und nach ausgerollt werden Und somit kann es durchaus sein, wenn es am eigenen Telefon momentan noch nicht angezeigt wird, dann dauert es halt einfach noch ein paar Tage, aber kommen wird es auf jeden Fall. Ich selbst bin ein bisschen enttäuscht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, denn ich bin ja Besitzer des Samsung Galaxy Note und da hieß es ja eigentlich auch, dass neben dem Samsung Galaxy S2 auch das Samsung Galaxy Note schon im ersten Quartal mit Updates versorgt wird. Jetzt allerdings kam die Information vom Hersteller, erst im zweiten Quartal wird das Samsung Galaxy Note mit Ice Cream Sandwich versorgt. Und das könnte natürlich dann auch bedeuten, ja, dass ich für andere Samsung-Geräte, zum Beispiel auch für die ganzen Tablets, die Updates auch etwas verzögern werden. Ich meine, zweites Quartal ist ein weiter Begriff. Wenn es ganz dumm kommt, kann das Ende Juni werden, bis die Updates kommen. Ich hoffe mal, dass es nicht ganz so lange ist, aber man muss sich das mal vorstellen. Seit November ist Android 4.0 bereits verfügbar. Wenn das wirklich bis Juni dauert, dann reden wir von einem halben Jahr Verzögerung. Dann reden wir vor allen Dingen über einen Zeitraum, wo dann wirklich wahrscheinlich sogar Google schon so langsam aber sicher die nächste Android-Version vorstellen wird, die dann zwar erst im Herbst auf den Markt kommt, aber zumindest vorgestellt werden, könnte ich mir schon vorstellen, dass Android 5 dann im Mai zumindest erstmals erwähnt wird, so wie es bei Ice Cream Sandwich ja im vergangenen Jahr auch der Fall war. Das war's dann für heute von mir, etwas kürzerer Beitrag. Ich war aber auch wirklich viel, viel unterwegs, habe nicht allzu viel auch vom normalen Tagesgeschäft mitbekommen, aber jetzt sind die Messen erstmal vorbei. Und ja, schauen wir mal, ob sich die nächste Woche auch wieder ein Beitrag ergibt. Und damit gebe ich dann auch wieder zurück zum Rio. So, das war's von Markus. Vielen Dank, Markus. War wieder super. Und ich mache jetzt gleich weiter mit den News, weil so ein paar Sachen haben wir und sind schon wieder etliche Minuten von der Zeit weg. Arcos bringt das Generation 10, also das Gen 10, ja, Premium Tablets, voraussichtlich noch dieses Jahr auf dem Markt. Da warten viele Leute gespannt drauf. Ja. Die Argos-Tablets sind gar nicht mal so schlecht, nur haben die in dem unteren Preissegment, also die Anova heißen die jetzt, das Problem, dass da kein Google Market mit drauf ist. Oder jetzt komme ich komplett durcheinander. Also kein Android Market gibt es nicht mehr. Google Store gab es noch nie. Play Store meine ich. Also, dass da kein offizieller Play Store drauf ist. Ja. Und diese neuen Premium-Tablets, die sogenannten, die haben auch den offiziellen, die offizielle Zertifizierung von Google. Also das Segen, den Segen haben die da. Und die sollen auch technisch gesehen ziemlich gut sein. Präsentationen wurden gezeigt und ja, die Leute waren doch relativ beeindruckt. Ich habe auch mal einen Artikel hier verlinkt. Und du kannst durchaus mithalten mit momentan aktuellen Tablets von Samsung etc. Und auch hier kommt ein Dock, ein Keyboard-Dock mit zum Einsatz, das es dafür gibt. Also ähnlich wie bei einem Transformer von Asus. Da kann man tatsächlich dieses auch benutzen. Und ich würde mal sagen, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also ich bin ja Tastatur-Fan, ja. Also bei mir braucht so ein Teil einfach eine Hardware-Tastatur. Ich sehe das auch an meinem Galaxy 7 Tablet. Da gibt es zwar mittlerweile auch Hardware-Tastaturen, sind aber viel zu teuer. Und also tippen so auf dem Tablet für irgendwas Vernünftiges zu machen, was man nicht auch mit dem Handy machen kann, ist mir dann einfach viel zu umständlich, viel zu kompliziert. Ich habe die alle möglichen Tastaturen ausprobiert. Die beste ist nur immer das Thumb-Keyboard, weil das Keyboard quasi in der Mitte teilt, aber trotzdem, ja. Also für richtig mal was zu blocken oder so, dann braucht man eine Tastatur. Ja. Und genau das bietet eben auch hier dieses Arcos. Und wer dann eben das unterwegs mitnimmt und nicht vorhat, was zu blocken oder irgendwie was Größeres zu schreiben, der kann einfach das Ganze ohne Dock mitnehmen oder das in seinem Rucksack verstauen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es eine interessante Geschichte. Mehr von den technischen Daten sind jetzt noch nicht so breit getreten worden. Aber man kann davon ausgehen, nach all dem, was hier gezeigt wurde, dass es doch in einem höheren Bereich eben liegt. Sowohl preislich, ja, als auch von der Technik. Allerdings, der Preis ist ja bei Arcos immer ziemlich gut. Also man kann damit rechnen, dass es nicht über ja, sagen wir mal, über 399 hinausgeht für dieses Tablet. Wollen wir mal schauen. Gut, dann gibt es ein Update von Beautiful Widgets. Das ist so eine Art Wetter-Widget, wenn man so will. Ja, es sind noch ein paar andere Funktionen drin, aber die Hauptfunktion ist einfach das Wetter-Widget. Und habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum es eigentlich bei diesen Widgets keine Möglichkeit gibt, für verschiedene Orte, ja, das Wetter zu sehen? Weil, wenn man zum Beispiel Pendler ist, ja, und zwischen einem anderen Ort immer hin und her pendelt, dann wäre es doch super gut, wenn man mehr als einen Ort sehen würde in dem Widget. Und genau das ist jetzt möglich. Bei dem ist gut optimal noch mal überarbeitet. Die Optik ist wirklich super schön. Ja. Und da kann man dann quasi mit dem Finger rechts, links sliden und dann eben auf die entsprechende Vorhersage von der entsprechenden Stadt draufgehen. Ich muss mal wieder installieren. Ich habe das mal schon vor etlicher Zeit gekauft und habe dann allerdings auf das HD-Widget gewechselt, hier für das Wetter bei mir. Mit dem bin ich eigentlich ganz zufrieden soweit. Das ist eigentlich auch ganz schnell und braucht nicht so viele Ressourcen. Aber ich muss mal das Beautiful Widget mal wieder angucken. Und ja, ich sehe was, ich sehe gerade heute waren es 20 Grad. Wow, cool. Deswegen habe ich so geschwitzt. Ah ja, also Beautiful Widgets, ein schönes Update erfahren. Es gibt übrigens dort auch einen Skin Market jetzt, Web Skin Market. Ja, und damit ist natürlich der Anpassung von diesen Widgets keine Grenzen mehr gesetzt. Man konnte das bei Beautiful Widgets ja schon immer herunterladen, diese Anpassungen, ja, dieses Skin, diese Themes. Und jetzt wird das Ganze eben nochmal mit einem richtigen eigenen Market sozusagen verbessert, sodass es da kaum noch Grenzen gibt. Wird es irgendwann mal bezahlt Skins geben? Sicherlich. Bin ich mir ganz sicher. Ja, und ich habe ja letzte Woche noch gelacht über einen Beitrag. Und zwar Stephen Elop, der frustrierte CEO von Nokia. Oh, hatte ich frustriert gesagt, Entschuldigung. Also der CEO von Nokia, ja, der ja die Welt verändern wollte mit den Windows-Smartphones von Nokia. Ja, ist schon ziemlich bitter, weil es nämlich überhaupt nicht gut läuft. Tja. Und er hat hier eine Aussage getroffen, da habe ich gedacht, das kommt mir doch bekannt vor, das hat doch schon mal jemand sowas in diese Richtung getroffen, so eine Aussage. Er hat jetzt gesagt, du brauchst kein, oder ihr braucht keine Quad-Core-Phones, ja, außer ihr wollt euch die Hände in eurer Tasche wärmen. Das erinnert mich so an so einen Spruch von Bill Gates. Niemand wird je mehr als 640 Kilobyte Speicher brauchen. Ich weiß nicht, ob das bis zu dem noch nicht vorgedrungen ist, ja? Aber naja, gut. Ich wollte es mal erwähnt haben, ja, also. Das zeigt auch, dass dann eben hier Nokia offenbar schon aufgegeben hat, was die Technologie im Smartphone-Markt betrifft. Denn sie können offenbar nicht mehr mithalten von der Hardware her. Sonst würden sie solche Aussagen nicht treffen. Ja. Quad-Core-Telefone werden sehr, sehr wichtig sein. Sind ja jetzt schon sehr wichtig für manche Programme, ja, für manche Apps, die massive Leistungsdimensionen brauchen, ja, und die Entwicklung wird immer weitergehen. Letzte Woche hat Google auch die Grenze für die Apps erhöht. Gibt jetzt bis zu 4 GB, darf jetzt die App groß sein auf dem Market, ja, 4 GB. Und da kann man schon sehen, wohin der Trend geht. Ja. Da werden Mega-Applikationen kommen, Riesenprogramme. Ob das so gut ist, ich weiß nicht, mir gefällt es auch nicht ganz so. Ich bin mehr so der Minimalist, der lieber im Kilobyte-Bereich eine gute App haben will. Aber sie werden kommen. Ja. Die Spiele mit Gigabyte an Daten und einer Rechenleistung, die jenseits von Gut und Böse liegt. Ja? Und die brauchen dann Quad-Core, um eben ruckelfrei zu laufen, ganz klar. Also ist alles sehr, sehr kurzsichtig, was hier ILOP sagt. Und ich habe das mal auch verlinkt, könnt ihr euch noch mal ein bisschen belustigen darüber. Schade eigentlich. Wie gesagt, ich bin gar nicht so massiv gegen das Windows Phone. Ich finde es eigentlich ganz okay als Konkurrenz, warum nicht? Ja. Microsoft tut sich halt immer wieder selbst in Ungnade schießen mit ihren komischen Sprüchen gegenüber Android, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Ja. Es ist also immer wieder lustig zu sehen. Und naja, ob ILOP jetzt Windows Phone 7 da einen Gefallen tut oder überhaupt Windows Phone einen Gefallen tut, wenn er sagt, nö, brauchen wir doch keine Quad-Core. Ja, dann heißt es eigentlich für die Leute so, okay, also wer Leistung will, der darf ganz kein Windows Phone zulegen. Ich hoffe, dass da vielleicht noch eine andere Firma dann von Microsoft irgendwann mal als Strafe genommen wird, die dann vielleicht doch ein Quad-Core-Phone in absehbarer Zeit bringen. Ja, ja. So, dann habe ich noch was, zwei Newsmeldungen, um euch nicht gleich dann erst heiß zu machen auf sowas und dann werdet ihr herb enttäuscht. Das Ganze gibt's nur in Japan, was ich euch jetzt sage. Also, nur in Japan. Vielleicht könnt ihr da auch die Prepaid-Kreditkarte kräftig aufladen und euch sowas importieren lassen, dann über einen Webstore in Japan, weil es einmal gibt es ein Android-Handy von NTT Docomo mit Evangelion-Design. Genau, Neon Genesis Evangelion Edition gibt es, die Nerf Edition. Ja, es ist ein Sharp SH06D und das Ding sieht wirklich grandios aus. Jedem Neon Genesis Evangelion-Fan wird da das Herz jetzt einen Tacken schneller schlagen lassen, ja, weil das ist richtig schön. Passt genau zu dem Evangelion Design, wenn ich mal sagen kann. Und ja, es kommt raus wegen dem neuen oder letzten Film, der rauskam, Evangelion 3.0, You Can Not Redo, so heißt der Film. Und also ich habe jetzt zwar nur das äußere Bild gesehen, ich hoffe, dass da noch ein paar Skin-Anpassungen vorhanden sind, dass es auch das Gerät selbst von dem Aussehen her ein bisschen geskinnt ist auf, geskinnt, was ein Name, was ein Wort, das ist ja gar kein Wort, das halt ein bisschen designmäßig angepasst wurde an Neon Genesis Evangelion. Das Ganze hat auch ein 4,5 Zoll 720p Display, kommt leider mit Android 2.3, warum? Ja, aber immerhin, das wird für die Evangelion-Fans wohl nur zweitrangig sein. Dennoch finde ich, gerade bei so einem Thema Neon Genesis Evangelion, das in der Zukunft spielen überhaupt, da müsste doch mindestens das aktuelle Betriebssystem drauf sein. Ja. Mindestens. Final Fantasy 3 Fans dürfen sich aufreuen. Square Enix wird offiziell in Japan Final Fantasy 3 rauskommen. Und während es bei dem Neon Genesis Evangelion Handy überhaupt keine Chance gibt, wenn man das realistisch sieht, dass es jemals bei uns rauskommen wird, könnte Final Fantasy 3 vielleicht mit viel Glück auch mal bei uns rauskommen. Ja, auf unser Market. Also, da immer mal wieder nach Final Fantasy 3 schauen. Ihr könnt natürlich wetten, dass das auch hier dann gesagt wird im Uncast, hundertprozentig. Denn ich bin ja ein großer Final Fantasy Fan und Square Enix hat hier mit Final Fantasy 3 eine komplett überarbeitete neue Fassung von diesem Final Fantasy gebracht. Und hier ist auch ein schöner Trailer zu sehen, Video alles verlinkt. Und diese Überarbeitung ist wirklich, finde ich, gelungen. Final Fantasy 3 hat ja normalerweise eben die alte Retro-Grafik, also im Vergleich zu jetzt, sage ich mal, normalen Rollenspielen heutzutage ist es, wenn man das jetzt mal nüchtern betrachtet und den Retro-Faktor weglöscht, katastrophal, ja. Also die Grafik ist furchtbar. Ja. ich hätte jetzt vermutet, dass es nur eine 1:1 Retro-Übersetzung ist, aber dem ist nicht so. Die haben wirklich viel gemacht, so dass die Grafik durchaus, sagen wir mal, für ein Android-Phone noch aktuell ist. Ja, schön. Und dennoch den Flair eben beibehält. Wie gesagt, schaut euch den Trailer an. Ich finde, das ist der absolute Hammer. Ich kann nur hoffen, dass es bei uns nochmal herauskommt. Wie gesagt, da ist bei diesem großen Branding, ja, Square Enix Final Fantasy 3, da ist es vielleicht möglich, ja, wenn ihr schön Mails schreibt an die Entwickler, an Square Enix, vielleicht kommt es dann auch in dem, im Android-Market bei uns raus. So, und weil wir gerade kommt vielleicht auch mal bei uns raus, gesagt haben, Google arbeitet nach eigenen Angaben daran, dass das Google Play, die Google Play Sachen, der Content auch bei uns erscheint. Tja, also ich sag mal, davon gehe ich aus. Wenn Google daran nicht gearbeitet hätte, wäre es stinkesauer gewesen. Also das ist ja erstmal nichts Neues. Die machen klar, dass es eben ziemlich schwierig ist, Lizenzverhandlungen in den einzelnen Ländern zu führen. Die USA hat, gut, die USA, ja, leider ist Europa eben nicht das Europa, sondern eben eine Ansammlung von kleinen Staaten und jeder Staat möchte ein großes Stück von seinem Content-Kuchen abhaben, ja. In jedem Mini-Staat ist da eine eigene GEMA-ähnliche Institution da, die Geld eintreiben will und möglichst viel. Und somit kommt es eben zustande, dass diese Verhandlungen unglaublich schwierig sind, zumal nicht nur mit den mit der GEMA zum Beispiel verhandelt werden muss, nein, es müssen auch noch mit Labels etc. etc. verhandelt werden. Und das Ganze gilt ja dann auch für Filme, das heißt auch die Filmindustrie muss da noch mit rein und auch noch für die E-Book-Industrie, die ist ja bei uns ganz besonders schlimm. Ja. Also bei uns möchten die Verlage ja am liebsten überhaupt keine E-Books haben. Tun dann nur ganz langsam in die Pötte kommen mit ihrem EPUB-Format. Ja. Amazon hat da ein bisschen was gebracht mit dem Kindle jetzt, was legt da richtig los jetzt auch mit den deutschen Titeln. Aber so ein Newcomer wie Google, da hat es halt ziemlich schwer. Ja, da hat es ziemlich schwer und deswegen zieht sich das alles. Das ist aber das soll keine Verteidigung jetzt sein von Google, weil Google ist ein großes Unternehmen, die sollten das Ganze mal ein bisschen beschleunigen, ja, und mit der Brechstange notfalls auch versuchen, denn ich finde diese Benachteiligung in Europa ist schon ziemlich frustrierend und man sieht auch ganz klar, dass eben diese Umbenennung, habe ich ja schon gesagt, einfach zu früh kam. Ja. Play Store, das rafft doch niemand, weil was gibt es denn bei uns außer Apps denn anderes? Nichts. Und ja, es ist schon komisch, wenn man so ein Wetterwidget im Play Store kauft. Für mich hört sich das immer an wie Playboy Store, ja, und sowas. Ich glaube, ich kann mich an den Namen nicht gewöhnen. Nein, also wenn Musik und Videos da drin sind, dann kann man ja im Play Store noch verstehen, ja. Naja, okay. Also, wie gesagt, Google arbeitet daran, das ist aber allerdings nur ein schwacher Trost, weil es ist überhaupt nicht genannt worden, wie lange das noch dauern könnte. In dem Artikel, den ich verlinkt habe, wird sogar spekuliert, dass es noch Jahre dauern könnte, bis da was passiert. Und das ist ja alles sehr, sehr frustrierend, muss ich sagen. Beim Play Store hat sich übrigens nicht nur der Name geändert, also der Android Market, habe ich ja gesagt, ist nicht mehr, stattdessen heißt er jetzt Play Store, kann es nicht oft genug sagen, ja. Irgendwann werde ich dazu übergehen, eben nur noch Play Store zu sagen und dann müsst ihr das natürlich wissen, was das ist. Ne? Ich glaube, das wird noch ziemlich lange dauern, bis die Leute das gleich verstehen, was das ist. Ja. Da gibt es jedenfalls noch eine Änderung. Nicht nur der Name wurde geändert, sondern auch der Chef des oder der Verantwortliche des Market Store wird jetzt geändert oder wurde geändert. Und zwar war vorher Eric Xu. Ja, der, sagen wir mal, Market Manager, so heißt es, Android Team and Market Manager. Die letzten 4 Jahre hat er das gemacht und wird jetzt von dieser Position zurücktreten und wird ab sofort nicht mehr zuständig sein für den neuen Play Store. Diese Aufgabe hat jetzt Jamie Rosenberg übernommen, der vorher der Kopf von Google Music war. Und der ist jetzt verantwortlich für diesen Google Play Store. Aha, merkt ihr was? Der Store wird nicht nur nach vom Namen her in Richtung Content Store gebracht, sondern auch von der Besetzung her wird hier ganz klar Änderungen gemacht. Das heißt, eben der Mann, der vorher Musik quasi verkauft hat, der wird jetzt auch den Market leiten. Und das wird man sehen. Man sieht da deutlich, wohin der Weg geht. Allerdings, und da ist eben jetzt die bange Frage, da müssen sie eben auch, Google muss dann eben auch den internationalen Markt bedienen, weil wenn am Schluss nur noch Experten da sind für einen schönen Content Store, aber dieser Content Store bei uns nicht gibt, dann ist das nicht nur frustrierend, sondern dann habe ich auch Bedenken, dass irgendwann die Qualität des Stores massiv darunter leidet. Ja, und die ist ja, sagen wir mal ehrlich, eh schon unter Beschuss, ja, von den ganzen Seiten. Endlich gibt es auch ein Android-Phone für Angeber. Genau. Während die Leute vorher noch ja, voller Neid auf Konkurrenzprodukte schauen mussten mit seltsamen Editionen, mit Edelsteinen drauf und ewig teuer, das kann man jetzt auch haben bei Android. Zwar nicht mit Edelsteinen, aber der Uhren Hersteller Tag Heuer, wahrscheinlich habe ich das furchtbar falsch ausgesprochen, Tag Heuer, Tag Heuer, wie auch immer, also ihr wisst wahrscheinlich, wenn ich meine, der hat jetzt ein Android-Gerät rausgebracht und das kostet sage und schreibe 2800 Euro, ganz genau. Das ist auch so das Wichtigste dabei, bei dem Gerät, das ist halt, naja, steht der Name drauf von diesem Hersteller und es ist teuer. Mehr muss es ja auch nicht erfüllen hier. Ne? Aber immerhin, man darf erwarten, dass Ice Cream Sandwich drauf ist. Ja, und es wird versprochen, dass ein neues, anpassbares 3D-User-Interface vorhanden ist. Ne? Da können Sie sich Ice Cream Sandwich auch sparen dann. auf jeden Fall. Wenn ihr angeben wollt mit eurem Android und 2800 Euro zu viel habt, dann könnt ihr das jetzt auch tun und das dann den Kollegen unter die Nase halten und ha, guck mal mein Handy, oh, ist teurer als dein. Was weiß ich. Na toll. Übrigens auch das Nexus S wird jetzt wieder fortgesetzt, demnächst das Update. Es sind ja schon etliche Nexus S, wie zum Beispiel meins, mit Ice Cream Sandwich ausgestattet worden. Dann wurde allerdings offenbar wegen Schwierigkeiten mit amerikanischen Carriern das Update vorerst mal gestoppt und das wird jetzt wieder aufgenommen. Also auch hier, wer noch kein Ice Cream Sandwich auf dem Nexus S hat, der wird das jetzt demnächst wohl bald ausgeliefert bekommen. Und demnächst bald heißt wieder, ja, so zwischen 2 Wochen und ja, paar Monaten. Die HTC One-Serie, die neue, die vorgestellt wurde auf dem Media World Mobile World Congress, MWC, 2012, für diese Serie, für diese HTC One-Serie gibt es jetzt einen Media-Link mit 1080p und mit diesem Teil kann man wunderbar das Display darstellen auf einem HD-Fernseher und dann eben Spiele, Videos, Fotos und Musik, was soll man mit Musik auf dem 1080p, egal, also Spiele, Videos, Fotos anschauen auf dem großen Fernsehen. Aus dem großen TV und es ist tatsächlich so, dass es sogar wireless funktioniert. Unfassbar. Wie toll ist das? Momentan natürlich nur für die USA erhältlich. $120 kostet dieser Medienlink, ist recht happig, aber für April ist er jetzt angekündigt und wir hoffen, dass es auch zu uns kommt. Eigentlich steht dem ja nichts im Wege soweit. Und bei uns wird er dann sicherlich entweder 129 Euro kosten oder, mal sehen. Auf jeden Fall ist es schön, dass es sowas überhaupt gibt von der Hardware her. Das ist nämlich eine ganz tolle Sache, ohne Kabel hier an den HDTV-Fernseher zu senden. Das macht doch mal Laune. Wer hier den Robotofont übrigens auf seinem Desktop haben will, der kriegt auch das jetzt hin. Eigentlich geht das schon eine ganze Zeit lang, aber ich habe gedacht, ich muss es nochmal euch mitteilen, wie das funktioniert, beziehungsweise was verlinken, wie das genau abläuft. Das kann man sowohl unter Windows als auch unter Linux benutzen. Hier beschrieben ist jetzt Windows. Unter Linux geht es eigentlich ganz, ganz einfach. Das ist ein TTF-Font, der kann dann installiert werden und dann hat man Roboto in der Oberfläche verfügbar. Ja. Dann noch was nur am Rande, oder was heißt am Rande? Na, es betrifft schon Android. Und zwar, es geht ja jetzt hier gerade rund mit Spotify. Ja, das ist jetzt online gegangen in Deutschland. Übrigens ohne Wissen der GEMA. Die sagen, sie hätten noch gar keine Verträge. Ja. Auf jeden Fall, Spotify ist jetzt verfügbar in Deutschland. Und auch die App natürlich. Man muss zahlen dafür. Die App funktioniert nur, wenn man einen Premium-Account hat. Die Musikauswahl ist, wie ich schon vermutet habe, letzte Woche war das, glaube ich, auch nicht viel größer als die anderen Anbieter, die sich in dem Bereich so tummeln. Allerdings hat dieser ein paar Vorteile. Dieser, das ist ein Dienst, den gibt es schon länger als Spotify, viel länger als Spotify. Leider haben die offenbar nicht die richtigen Kontakte, um ein bisschen mehr präsent zu sein im Internet und in den Medien. Aber dieser hängt da sowohl mit der App als auch mit der Online-Oberfläche Spotify deutlich ab. Während man bei Spotify eine extra Software herunterladen muss und installieren muss und übrigens auch nur mit Facebook-Account sich einloggen kann, kann man dieser über die Web-Schnittstelle benutzen, direkt über den Browser mit einem komfortablen System. Und auch die App von dieser ist wirklich sehr, sehr schön zu bedienen und synchronisiert die Playlisten und Alben, die man in der Webversion ausgewählt hat, direkt mit dem Handy, sodass man dort alles aktuell hat. Sehr schön, gefällt mir sehr. Ich habe das jetzt mal als Testversion, kann man nämlich bei dieser im Gegensatz zu Spotify ohne Angaben von der Kreditkarte kann man nämlich dort einen Monat kostenlos dieser testen, um sich davon zu überzeugen, wie viele Musiktitel dort drin sind. Und ja, also von den Titeln her ist es Spotify und dieser schenkt sich da fast nichts. Ne? Ich habe nur unwesentlich mal Lieder gefunden, wobei dem einen oder dem anderen Dienst nicht drauf war. Also das Musikangebot ist fast identisch, nicht ganz, aber fast. Und die App ist aber deutlich besser von dieser und auch die Web-Oberfläche ist natürlich toll, weil es auf jedem System ohne neue Software zu installieren voll und ganz lauffähig ist. Und von jedem Rechner aus, wo man sich mit seinem Passwort einloggen kann, ohne dass man eben Software installieren muss. Also, ich finde, das ist ein deutlicher Vorteil. Ja, und dann kommen wir jetzt zu den Google Plus Nachrichten. Ja. So, die Fragen Anregungen waren da schon mal wegen den Prepaid-Kreditkarten, das haben wir gemacht. Dann vom Sven kam eine Google Plus Nachricht und Google Plus Kommentar. Meiner Meinung nach liegen die Android-Tablets noch weit hinter der Apple iPad, aber was aber ganz bestimmt nicht an der Hardware liegt, vom Display mal abgesehen, sondern an den App-Entwicklern. Wie kann es sein, dass beispielsweise selbst große Anbieter wie Twitter oder Facebook keine angepasste Tablet-Version veröffentlichen? Gruß, UT. Also, da muss ich eines sagen, gut, das Display ist sicherlich eines, also beim Normalverbraucher braucht man sich eigentlich mit dem Display keine großen Gedanken zu machen. Das ist sowas wie ein HD-Fernsehen. Man kauft jetzt einen HD-Fernseher, weil es keine anderen mehr gibt. Für den Normal-TV-Zuschauer ist es vollkommen irrelevant und naja. Egal, auf jeden Fall die App-Entwickler, angepasste Tablet-Versionen. Da gehen halt die Meinungen ein bisschen auseinander. Google ist der Meinung, es soll keine spezielle eigene Tablet-Version geben, weil mit Ice Cream Sandwich eben und den sogenannten Fragments ja, eben es möglich ist, Sachen zu programmieren, die auf beiden Dingern gut aussehen und auf beiden entsprechend dann der Displaygröße Funktionen hinzufügen oder eben nicht. Warum das bei den Entwicklern so nicht gemacht wird, weil die Entwickler wahrscheinlich eben noch keinen großen Nutzen sehen für die Tablets zu programmieren, wenn eben der Markt, sag ich mal, noch nicht so groß ist, weil eins ist klar, natürlich hängt der Android-Tablet-Markt hinter dem zurück, was das iPad hat, das ist ja logisch, das sind auch noch ein paar Jahre dazwischen. Ja, und schauen wir mal, wo Android in 2 bis 3 Jahren steht mit den Tablets. Aber generell ist es natürlich so, dass die Entwickler nicht gezwungen werden können, für etwas zu programmieren. Und dann muss man halt eben ja, da sich Gedanken machen und dann eben als Verbraucher die entsprechenden Konsequenzen ziehen und auch die Entwickler mal darauf ansprechen, warum es denn keine Tablet-Version gibt. Ja, also ich selbst weiß es natürlich nicht, warum jetzt ein Entwickler sich daran entstreitet. Ich kann mir so vorstellen, dass eben der Nutzen-Kosten-Aufwand unter Umständen noch nicht gerechtfertigt ist, ja, im Tablet-Markt bei Android. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass eine Webseite ja auch nicht für jeden Monitor einzeln programmiert wird. Ja, man kann seine Programme schon so gestalten, dass es sowohl auf einem großen, auf einer großen Auflösung, sprich Tablet, als auch auf einer kleinen Auflösung im Handy optimal rüberkommt. Diesen Ansatz verfolgt Google und ich finde, das ist auch der richtige Ansatz. Auch die Apps Richtung HTML5 zu drängen, ist doch ganz interessant und also eigentlich. Sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich eine Web-App, die offline funktioniert, ist eigentlich schon eine gute Geschichte. Ja. Ich weiß nicht, ob überhaupt das mit diesen Standalone-Apps, die auf die Geräte geladen werden, der richtige Weg ist, aber das ist wieder vielleicht eine andere Diskussionsrunde dann. Ja. Aber ich denke, dass es durchaus so sein sollte, dass die Apps dynamisch sind und die Bildgröße erkennen und nicht von vornherein unterschieden wird, Tablet oder Handy, weil das im Endeffekt keine Rolle spielt, sondern die Auflösung spielt eine Rolle. Dann fragt der Sven auch noch, was hältst du eigentlich von Custom ROMs? Da muss ich gleich sagen, Custom ROMs sind gut. Ich unterstütze Custom ROMs, finde ich eine super Sache, so dass jeder Möglichkeit hat, sein Handy so zu benutzen. Für mich selbst, ich mag das nicht, weil ich brauche meine Handys als Produktivgeräte. Und eins muss klar sein, wenn man sowas macht mit Custom ROMs, vertraut man dem ROM-Ersteller 100%. Das hat nicht nur Rootzugriff, da kann alles möglich drin eingebaut sein. Ja, da muss man wirklich 100% Vertrauen haben. Und wenn ich so eine, hier als mit dem Nexus S jetzt zum Beispiel, die normale Ice Cream Sandwich Version habe, das ist vollkommen ausreichend. Mehr will ich gar nicht. Ja. Ich will keine andere Oberfläche. Ich will die original Vanilla Android Oberfläche, weil das ist bei mir Android. Ja. Und ja, wer eben das ändern will, dem ist ja das dann auch freigestellt und das, wie gesagt, ich unterstütze es auch voll und ganz, aber was halt jetzt verständlich ist, dass zum Beispiel eben Samsung oder andere Hersteller eben ihren Zeug drauf knallen und dann eben Cyanogen eben etwas bringt, wo ein bisschen mehr an als das originale Ice Cream Sandwich angelehnt ist. Klar, logisch. Aber man muss eben, es muss klar sein, dass man die Hosen runterlässt. Und Rootzugang ist auch so an sich, und auch wenn das Custom ROM 100% okay ist, man hat einen Rootzugang aktiviert und das bedeutet, das Handy ist weitaus angreifbarer, als wenn das abgesichert ist. Oh, und der Ingo hat hier noch geschrieben, bezahl im Android Market, ja gut, das mit der Visa-Karte und so weiter, das haben wir jetzt auch, hat auch hier übrigens die MyWire-Karte angesprochen, ja, und dass man das alle aufladen kann im Internet und an der Tankstelle, sehr gut, ja. Standort dann in Bildern, finde ich auch, er sagt, ist meiner Meinung nach eine schöne Sache, wenn ich Fotos mit dem Handy mache, werden auch GPS dann abgespeichert, so kann ich später auch noch festhalten, wann und wo ich das Foto gemacht habe. Kann ich nur zustimmen, auch ich habe das immer angeschaltet, die Positionsangabe, denn somit kann ich auch noch in ein paar Jahren sehen, ach, wo habe ich denn das Foto nochmal gemacht, und dann kann ich mir das auf Google Maps oder OpenStreetMaps angucken und dann sehe ich das und ja, und dann fällt mir es dann auch wieder ein. Ja. Und gerade jetzt, weil ich viel mit Geocaching mache, ist es besonders schön, dass hier die Geodaten in den Bildern drin sind, und das gehört bei mir einfach mit zu der Erinnerung am Foto, zu wissen, wo das genau gemacht wurde. Der Dominik hat dann nochmal geschrieben, wegen meiner Geschichte, wegen den Apps, die auf Fotos zugreifen. Und da sagt er, also bei der Sache mit dem Zugriff auf Bildern aus einer App heraus, der Punkt in den Berichten war der, dass bei der Installation einer App nicht angezeigt wird, dass der App Zugriff auf die Bilder gewährt wird, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Da muss ich sagen, genau das war ja der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, muss nicht angezeigt werden, weil ich finde, das ist einfach ein ganz normales Vorgehen bei jedem Computersystem auf dieser Welt, ja, dass eben ein Programm, wenn man es installiert, Zugriff hat auf die Daten, die auf einer Partition gespeichert sind. Ja. Und ich finde, dass gerade so die Sachen, wo eben separat abgespeichert werden, wie Bilder und auch Sachen zum Beispiel, was man herunterlädt, also richtig Downloads aus dem Browser beispielsweise, ja, dass das klar sein muss, dass es eben zugreifbar ist. Ja. Und so hat jede App, die also Zugriff auf die zum Beispiel SD-Karte hat, ja, und auf den internen Speicher, und das ist so fast jede, dann eben auch Zugriff hat auf die Bilder. Und ich finde, das muss nicht separat nochmal ausgeschildert werden. Dann sind wir nämlich genau dort, was ich gesagt habe. Wenn ich ja noch mehr von diesen Warnungen bekomme, ja, was die App alles kann, entweder überliest man die dann komplett irgendwann und kümmert sich überhaupt nicht mehr drum, oder aber die Leute sind dann so abgeschreckt, dass sie eine App nicht installieren, nur weil die App etwas macht, was ganz normal ist. Also ich finde, irgendwo müssen Grenzen sein, was wir noch explizit ausweisen müssen. Ja, das ist genau, wie gesagt, wenn ich auf die Straße gehe, dann muss ich auch nicht nochmal hier jemand haben, der mir jedes Mal sagt, ja, aber wenn du jetzt rausgehst aus deiner Wohnung, ja, dann pass auf, du könntest überfahren werden mit dem Fahrzeug. Ja, also das muss einfach nicht sein. Oh, und hier noch die Fragerunde eröffnet. Ich habe da jetzt noch gar nicht reingeguckt. Ich tue die jetzt ganz mal so spontan beantworten. Ja, ich habe wirklich wenig Zeit gehabt. Und zwar sagt der Dominik auch, zwar kein Frag-Rio in dem Sinne, aber das Thema Wallet-Zugang wird ja heiß diskutiert. Hat einen Link dazu reingesetzt in den Kommentar. Also ich sehe da kein böses Googlen. Aber etwas anderes, Kreditkarten sind in die nicht so verbreitet, und der große Vorteil beim Android-Market war ja das Bezahlen per Handyrechnung und PayPal. Was? Ich habe die Befürchtung, dass die Entwickler über Android-Projekte nachdenken und vielleicht ruhen lassen, weil man mit iOS-Anwendungen einfach mehr Geld erwirtschaften kann. Wie siehst du das? Also ich muss sagen, die PayPal-Bezahlung war ja nur möglich bei Anbietern, also direkt. Ja, das heißt, zum Beispiel, wenn man was gekauft hat, Zusatzpaket oder sonst irgendwas, dann konnten die Anbieter oder durften die Anbieter das dann über PayPal bezahlen lassen. Ja. Der Market selbst ging immer über Google Checkout oder Handyrechnung und nie über PayPal. Und von daher ändert sich eigentlich erstmal nicht ganz so viel, nur die Entwickler dürfen halt jetzt nicht mehr reinschreiben, zum Beispiel, ja, wenn man den Keycode haben will, dass da eine Vollversion draus macht, dann per PayPal überweisen, das verstößt dann eben, verstieß übrigens immer gegen die TOS, gegen die Terms of Service oder AGB bei uns genannt, immer. Das war nie erlaubt, nur Google hat es so, ja, sagen wir mal, durchgewinkt und hat nichts weiter dagegen gemacht. Und das soll jetzt sich eben ändern. Google wird ja jetzt rigoros darauf bestehen, dass es über Google Checkout funktioniert. Gut, ich habe das Thema ja angesprochen mit dem Prepaid, mit den Kreditkarten. Möglichkeiten gibt es nun für jeden. Man muss nur wollen. Klar, natürlich, dem Anwender muss es auf jeden Fall so einfach wie möglich gemacht werden zu bezahlen. Ich hoffe, dass das mit den Handyrechnungen da nicht jetzt in den Hintergrund gerät und dass früher oder später mit allen Anbietern das gemacht wird. Nur, ich kann schon Google verstehen, warum sie das nicht machen wollen. Die Gebühren, die zum Beispiel die Netzbetreiber verlangen, die sind horrend. Die wollen richtig mitverdienen, wenn man was kauft. Und da kann ich dann schon verstehen, dass Verhandlungen scheitern. Also, das ist schon ziemlich bitter. Deswegen ist es gar nicht so einfach. Die Problematik ist, wie gesagt, ist mir schon klar. Ja, ob jetzt die Programmierer iOS-Anwendungen, weil die einfach mehr Geld erwirtschaften können. Ich muss mal sagen, wir müssen auch ein bisschen als Anwender, wenn man es von der Anwenderseite her sieht, müssen wir ein bisschen wegkommen von dem Geld erwirtschaften. Mich interessiert es ehrlich, ich habe das schon mal gesagt, wenn es jetzt hart klingt, mich interessiert es nicht, ob jemand mit einer Anwendung Geld macht. Ich bin Anwender. Ja. Das Geldmachen ist immer noch ein Problem vom Entwickler. Ja. Also wenn ich ins Geschäft gehe, da mache ich mir auch keine Gedanken drüber, ob derjenige im Geschäft hier genug Geld verdient. Ja, vielleicht zahle ich dann auch ein paar Euro mehr, nur damit er Geld verdient. Das macht man nicht. Ja, das kam jetzt hier offenbar nur durch diese Verbundenheit zu einer Plattform und hin und her, ja, wie zum Beispiel bei iOS, ja, wo sich zumindest der Gedanke aufdrängt, dass viele Leute am liebsten mehr zahlen wollten, nur damit die Entwickler unterstützt werden. Das ist schön, das ist wunderbar für den Entwickler, nur ich sehe das halt aus der knallharten Käufersicht, ja, ich möchte möglichst viel für möglichst wenig Geld und am besten Open Source und free. Ja, so sehe ich die Sache. Jetzt, ob die Entwickler jetzt wirklich dann nur noch iOS-Anwendungen schreiben werden, momentan geht der Trend ja eher in die andere Richtung, dass immer mehr auch Android-Anwendungen schreiben, ja, und manche jetzt sogar zuerst die Android-Anwendung machen, weil die nämlich sehen, dass eben viel mehr Menschen Android bereits haben, ja, oder beziehungsweise auch die Verkaufszahlen ja viel höher sind. Ich sag's ja fast jede Woche, die Statistiken, wie weit Android da schon die Nase vorn hat. Ja, das sind nicht nur ein paar Prozent, das sind schon Dimensionen, die dazwischen sind, was momentan an aktuellen Verkäufen stattfindet. Und von daher weiß ich nicht, ob sich die Entwickler das leisten können, den Android-Market nochmal oder den Play Store nochmal zu ignorieren. Also ich würde das auch wenn ich Geld machen möchte, mein einziges Ziel ist nur Geld zu machen, ja, würde ich das nicht tun, weil ich doch dann die vielen, vielen, vielen Millionen Android-Nutzer nicht erreichen kann, wenn ich nur für iOS programmiere. Und da muss man schon ziemlich verwegen sein, wenn man denkt, dass vielleicht jemand, der die Anwendung haben will, sich dann vielleicht ein iPhone kaufen wird. Nur wegen der Anwendung. Ja. Da muss es schon was verdammt Gutes sein. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt direkt Gefahr ist im Vergleich wegen iOS. Ich finde es halt eher, dass es kein guter Kundenservice ist, wenn man in einem Land, wo eben die Kreditkartenzahlung nicht selbstverständlich ist, nur mit Kreditkarte zahlen kann. Das ist vielleicht was. Vielleicht kriegt es ja auch Google irgendwann noch hin und arbeitet mit den Banken zusammen, so dass wir Google Checkout auch mit einem normalen Girokonto bezahlen können. Ja, so wie es ja mit PayPal ist. Ja, PayPal hat ja auch erstmal nur angefangen mit Kreditkarten. Das heißt, man musste bei PayPal eine Kreditkarte registrieren. Da gab es keine Möglichkeit, über das Bankkonto zu bezahlen. Dann hatten die die Möglichkeit, man hatte das PayPal-Konto aufgeladen per Überweisung. Und erst viel, viel später, ich kann mich da noch erinnern, viel, viel später erst, wurde es ermöglicht, dass man auch direkt vom Girokonto abbuchen lassen kann. Weil das war vorher, war das auch für PayPal suspekt. Man hat PayPal eigentlich aus dem Sinn heraus erfunden, dass man nicht jedem Webshop seine Kreditkarte geben muss, seine Kreditkartennummer geben muss. Ja? So als Sicherheitspuffer. Ja? Dann kamen eben diese zusätzlichen Sachen noch dazu mit Prepaid, also was einzahlen auf das PayPal-Konto. Das kann ich mich noch daran erinnern, das hatte ich gemacht für Importe zu kaufen beispielsweise. Und dann irgendwann kam es dann mal mit dem Abbuchen vom Girokonto. Und vielleicht kommt das auch bei Google Checkout. Ich würde es mir wünschen, ich finde, das ist auch notwendig in Deutschland. Also von daher möchte ich das nicht wegreden. Ja. Es ist klar ein Problem. Aber wie gesagt, eine Kreditkarte, eine Prepaid-Kreditkarte ohne größeres Risiko, also ohne Risiko eigentlich, weil eben nur das wegkommen kann, was drauf ist auf der Prepaid-Karte, die kann jeder beantragen. Die Leute sind eben nur zu bequem, das nicht zu machen. Was haben wir noch? Der Ingo schreibt, er sieht auch kein Problem drin, mit Prepaid-Karten zu zahlen. Okay, klar. Was ist sonst noch was? Nein, das war dann sonst noch nur noch eine Diskussion, die daraus erfolgt ist. Ich werde auch hier den diesen Feed mal verlinken, da könnt ihr auch mal reinschauen, noch kräftig mitdiskutieren, auch wenn das dann schon wieder für die nächste Woche ist. Ich lese alles durch, immer, ja, auf jeden Fall. Und ich denke, da können doch alles noch interessante Sachen daraus hervorgehen. Und das war's dann auch jetzt vom Uncast. Und, nein, das war noch nicht vom Uncast. Ich brauche noch die App der Woche. Jetzt hätte ich euch fast ohne App der Woche hier gehen lassen, weil wir es schon so lange jetzt gemacht haben. Also deswegen ganz schnell, meine App der Woche ist C-Zip-Simple. C-Zip-Simple. Das ist eine Telefonie-App für SIP-Telefone oder SIP-Anschlüsse. Ich habe ja schon längere Zeit, wie ihr vielleicht wisst, mit Zipgate herumprobiert, mit der offiziellen App, dann mit der Funktion von Ice Cream Sandwich, die drin ist. Das war also quasi, das gibt es aber glaube ich auch schon bei Gingerbread, genau. Dass man eben da seine Zip-Daten eintragen kann. Auch das funktioniert mit Zipgate, wunderbar. Also zunächst mal die Zipgate-Anwendung, die funktioniert nicht richtig. Ich bin ständig nicht erreichbar. Ich meine ständig nicht erreichbar. Ich schalte das Telefon an, ja, und nach ein paar Minuten versuche ich einen Testanruf zu machen und ich bin nicht erreichbar. Der Teilnehmer ist nicht erreichbar. Ich selbst probiere anzurufen, geht nicht. App beenden, starten, funktioniert. Ein paar Minuten später funktioniert nicht mehr. Also die funktioniert einfach nicht richtig hier, zumindest auch bei mir auf dem Nexus S. Die eingebaute Funktion von Ice Cream Sandwich funktioniert einwandfrei, ich bin immer erreichbar, aber die hat eine dauerhafte Datenverbindung und ich meine dauerhaft, das kann ich überprüfen und das habe ich überprüft, es wird dauernd gesendet, dauernd. Und ihr könnt euch schon vorstellen, was das bedeutet, richtig, der Akku ist in 4 Stunden leer. Wenn man das Handy einigermaßen, ein paar Sachen noch benutzt, ist es in 4 Stunden leer. Das geht nicht. Das ist vollkommen unmöglich. C-Zip Simple. Fragt mich nicht, wie die das gemacht haben. Anscheinend, vielleicht sollte Google mal bei denen nachfragen, das bei der nächsten Version von Android integrieren, so wie die das gemacht haben. Nämlich, man ist absolut erreichbar. Ich habe jetzt 100% probiert, immer bin ich erreichbar gewesen. Es ist perfekt integriert in die Android-Oberfläche. Das heißt, ich kann mit dem normalen Dialer von Ice Cream Sandwich wählen. Und die Verbindung wird über C-Zip Simple gemacht. Natürlich gilt das dann auch für die Kontakte etc. Also die Integration ist perfekt und eben auch die Erreichbarkeit, 100%ig von dem, was ich jetzt probiert habe, war ich immer erreichbar und ich konnte auch immer beim ersten Mal durchtelefonieren. Und der Stromverbrauch ist phänomenal gering. Also wirklich sehr, sehr gering, für das, dass hier ja eine, sag ich mal, eine Erreichbarkeit gegeben sein muss. Ich konnte hier keine große Veränderung feststellen bei dem Akkubedarf. Ja. Ich muss sagen, ich habe allerdings auch den großen Akku drin, ja, 2800 mAh Akku. Dennoch kann ich mit Sicherheit sagen, also das ist überhaupt kein Vergleich zu der Batteriehungrigkeit der eingebauten Funktion. Etwa zu vergleichen wie mit Zipgate, das nicht funktioniert, vom Stromverbrauch her, also sehr, sehr, sehr gering, muss ich sagen. Ich bin sehr überrascht und das ist jetzt meine App der Wahl. Und da sind alle Funktionen drin, die man fürs normale Telefonieren braucht. Kurznachrichten kann man dann auch über Zipgate verschicken, die übrigens super günstig sind. Ich glaube 7,9 Cent pro SMS. Und deswegen ist das eine gute Sache. CSIP Simple auf jeden Fall die App der Woche bei mir. So, und jetzt aber Ende des Uncasts von der Folge 88. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen oder eigene Berichte habt, ja, dann könnt ihr die mir schicken oder mitteilen auf Google+, Uncast, einfach plus Uncast in der Suche eingeben, Twitter @AndroidCast oder per Mail uncast@thenetcast.com und die ganzen Links und weitere Informationen zu der Sendung findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Auf die Uhrzeit achten. Und dann sage ich, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und die Antennen gerade und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Androids rule that world.